Und wenn du sehen würdest, wenn sie vor ihren Herrn gestellt werden. Er wird sagen, ist dies nicht die Wahrheit? Sie sagen, ja doch, bei unserem Herrn. Er wird sagen, kostet nun die Strafe dafür, dass ihr stets ungläubig wart.